Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 78 und der Mo und ich haben uns wieder aufgerafft dazu, die nächste Folge Uncast zu produzieren. Diesmal ist alles anders. Erstmal hallo Mo. Hallo Rio. Oh, und diesmal alles anders, was sagt man dazu? Ja, die Hörer und Zuschauer werden sich jetzt wahrscheinlich erst total fremd fühlen, ja, weil wirklich ja alles irgendwie anders, komplett anders ist. Ja. Wir haben jetzt zuerst Themen. Ja, wobei jeder da seine eigenen Themen erstmal macht, ohne die berühmt-berüchtigte Diskussion, ja. Dann haben wir ein paar News-Themen mit Diskussion und App der Woche kommt dann eben auch noch zum Schluss. Ja. Und das Ganze ist dann tatsächlich eine Aufzeichnung. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen gleich mal an. So, und ich habe als Themen heute beispielsweise Google kauft weiter Patente von IBM. So sieht's aus. Google hat ja schon zweimal je 1000 Patente von IBM gekauft. IBM hat da etliches an grundlegenden Sachen zu bieten, das offenbar für Google im Kampf gegen Patentrolle wichtig ist. Und auch diesmal wurden eben insgesamt 217 Patente von Google gekauft von IBM, darunter interessante Sachen. Man kann sie wohl jetzt nicht so 100% direkt mit Android in Verbindung bringen, aber wenn man das ein bisschen abstrakter sieht, könnte man schon sagen, dass Google dann Patente besitzt, um Druck auszuüben, um zu sagen, okay, wenn ihr für Android von uns Geld wollt, dann wollen wir von euch Geld für das und das und das und das und das. Und dann dürften einige Firmen aufhorchen, das gilt für Microsoft, das gilt für Oracle, das gilt für Apple, die alle sind von diesen Patenten betroffen, da die sehr, sehr weit gefasst sind. Und das gibt natürlich Google so ein bisschen Rückendeckung, sage ich mal, für sich zu verteidigen, wenn sie mal wieder angegriffen werden, angezeigt werden. Also da ist doch dann was vorhanden im Hinterstübchen, dass das vielleicht nicht so einfach passiert. Und es ist traurig, aber wahr. Das Ganze läuft halt darauf hinaus, dass man selbst so viele Patente haben muss, dass sich keiner mehr traut, einem wegen einer Patentverletzung anzuzeigen. Wer eben keine Patente hat, das hat Google schmerzhaft gelernt, der ist Ziel von allen möglichen Trollen, weil es gibt eben keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Jetzt sind diese 2217 Patente, was Google da jetzt gekauft hat, nicht, wenn man das mal jetzt in so einem Maßstab sieht, wie viele Patente es gibt, ist das jetzt nicht die große Sache, aber es hilft doch ein bisschen, es schreckt doch ein bisschen andere Firmen ab. Allerdings, wenn man überlegt, dass es Patentverwerter gibt, also keine, sagen wir mal, Firmen, die produktiv irgendwas machen, sondern nur die Patente kaufen und eben andere Firmen dann abmahnen dafür, weil sie haben ja die Patente. Das sind Kandidaten dabei, die weitaus mehr als 2000, 3000, 4000 Patente haben. Ja. Und das sind dann die alle möglichen Firmen abmahnen. Auch bei uns gibt es so einen Spezi. Ich hoffe, dass der noch von Motorola. Nein, von HTC einer auf den Deckel kriegt deswegen. Gut. Dann gibt es noch das Meizu MX und wer jetzt da aufhorcht und denkt, kenne ich gar nicht. Ja, es ist eine Marke, die hauptsächlich in China verkauft wird. Bei uns ist die eher, ja, sagen wir mal, negativ aufgefallen, als sie einen ziemlich dreisten Nachbau eines anderen bekannten Telefons gemacht haben. Und ja, was soll man dazu sagen? So sieht eben ein Nachbau aus. Ja, das haben die dann auch zu spüren bekommen. Auf der IFA sind diese Geräte dann auch gleich eingesammelt worden. Ja. Aber Meizu kann auch selbst Designs machen und kann auch selbst gute Geräte übrigens herstellen. Die Marke Meizu ist in China sehr, sehr beliebt bei den Leuten, auch mit ihren eigenen Produkten. Ich sage es nochmal ganz deutlich, nicht, dass da jemand jetzt denkt, oh, das sind ja alles nur Kopien. Nein, nein, nein. Das sehen höchstens ein paar amerikanische Firmen so, die denen langsam die Fälle davon schwimmen. Aber Meizu ist, wie gesagt, sehr, sehr beliebt. Und das Meizu MX hat es geschafft, ganze Schlangen in China vor den Läden zu generieren. Das ist gar nicht mal so häufig, ja, wie vielleicht in den USA. Und zwar ist das MX ein Gerät mit ganz interessanten Leistungsdaten, beispielsweise 1,4 GHz CPU, ja, die Kamera kann 1080p Video aufzeichnen und das Meizu Interface ist auch ein bisschen überarbeitet. Das ist also ein eigenes angepasstes System. Das gefällt mir zwar nicht so sehr, hätten sie lieber mal das Original Android draufgelassen, aber gut. Die haben sogar ihr eigenes, ihre eigene Oberfläche für Android produziert. Bitte sehr, wer das möchte, um sich von was auch immer abzusetzen, vielleicht von den positiven Berichten über Ice Cream Sandwich vielleicht sich abzusetzen. Ja, weiß ja nicht. Das ist mal ein bisschen ironisch gemeint. Ach ja. Ich habe mal einen Artikel verlinkt, das seht auch mal zumindest mal ein Bild davon, wie es dort aussieht vor diesem Laden. Interessant, ja. Schön. schauen wir mal, wie das weiter aussieht. Allerdings wird, so war das hier bei Engadget noch in letzter Minute zu lesen, gibt es auch ein Vanilla-OS-Bild und ein Meizu-Customize-Bild. Ja. Also das bedeutet, so wie es eigentlich die Firmen bei uns auch machen sollten, man bietet einmal das Original Android an und dann seinen eigenen Mist. Ja, und dann kann der Kunde entscheiden, was er haben will. Android oder Android irgendwas. Sehr schön. Ja, und dann gibt's noch eine kleine Geschichte. Das muss ich gerade mal hier mit meinem Tablet auf das richtige gehen. Und zwar, genau, das Tablet, das hat mich am meisten die Woche interessiert, das Pentek Element Tablet. Das ist nämlich wassergeschützt. Ja, wasserdicht ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wassergeschützt und scheint auch ansonsten eher ein robuster Kandidat zu sein, was ja für ein Tablet besonders wichtig erscheint, ja, dass man so sagen darf, mit dem großen Display. Und zwar nach dem IP57 Standard, gilt es als wasserfest, das ist sehr schön. Ein 1,5 GHz Dual-Core Prozessor, 16 GB Speicher und eine 5 Megapixel Kamera mit 1080p Videoaufnahmefunktion. Ist, muss ich sagen, optisch auch sehr, sehr schön. Sieht eher wie ein 4:3 Modell aus auf dem Bild, aber das kann man ja nicht ganz genau sagen. Vielleicht wurde da einfach nur das Bild eben verzogen, ja? Falsch skaliert. Das kann durchaus sein. Der Preis ist allerdings auch sehr interessant, nämlich $299. Und das hätte man ja gar nicht erwartet von diesem Pentek, wenn das eben, ja, sag ich mal, schon ein bisschen Outdoor-Funktionalität hat, ja. Und das ist auch kein, sag ich mal, No-Name irgendwas, das sowieso nirgends zu bekommen ist. Nein, das wird tatsächlich dann vertrieben von AT&T, ja. Allerdings wohl noch mit Honeycomb, wenn ich das richtig hier rauslese. Und das wäre natürlich wiederum nicht ganz so schön. Also neue Tablets sollten eben, vor allem neue Tablets, sollten eben mit dem Ice Cream Sandwich herauskommen. Das ist definitiv klar. Zumal Honeycomb ja auch von vornherein eigentlich ja nur ein Zwischensystem war. Und offenbar war der Code eben so gruselig gestrickt, dass Google da selbst den Source Code deswegen nicht veröffentlichen wollte, also die eigenen Aussagen. Und da ist mir natürlich unverständlich, warum AT&T da jetzt ein Honeycomb-Tablet ins Sortiment nimmt. Die anderen technischen Daten aber von diesem Tablet lassen sich sehen und ich denke, das wäre doch ja, eine Überlegung wert. Am 8. Januar soll das Ganze starten in den USA bei AT&T für sage und schreibe nur $299 ein wassergeschütztes Pendeck Element. So nennt sich das. Und jetzt gebe ich ab an den Mo. Ja, hallo liebe Endcast-Freunde. Ich habe jetzt eine Neuigkeit und zwar das Samsung Galaxy Ace Plus kommt von Samsung und ja, dieses Gerät ist im Vergleich zum Vorgänger doch mit einem bisschen größeren Display ausgestattet. Das Ace Plus hat ein 3,65 Zoll großes Touchscreen. Ja, ich meine, ist okay, der Vorgänger, das normale Ace hatte 3,5 Zoll, also insofern macht es sich nicht ganz so groß aus, die mega niedrige Auflösung von 320x480 Pixel sollte vielleicht für den einen oder anderen reichen. Was allerdings hier klar zu sagen ist, es ist ein bisschen dünner geworden noch als das normale Galaxy Ace mit 114,7x62,5x11,2 mm, 115 Gramm, hat es 2 Gramm mehr als der Vorgänger und ja, das ist auch vertretbar. Ein 1 GHz Prozessor klopft im Gerät und allerdings das allerübelste von allem, es hat 512 MB Speicher, was natürlich heutzutage wirklich nicht mehr viel ist. Aber okay, auf jeden Fall mal besser als das Vorgängermodell. Das Vorgängermodell hatte gerade mal 278 Megabyte. Und insofern, ja, kann man gerade noch damit leben. Ein 3 GB Flash-Speicher hat das Gerät integriert. Und es gibt aber auch noch zusätzlichen Steckplatz, um eine MicroSD-Karte einzusetzen. Eine 5-Megapixel-Kamera rundet die ganze Geschichte so ein bisschen ab mit Autofokus-Funktion und LED-Lights. Also das ist auch schon okay. Ja, viel gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Standard 3G-Dienste werden natürlich alle unterstützt. Und ja, dann sage ich mal, wenn jemand Geld sparen will und nicht so viel ausgeben will, kann er ja sich mal durchaus dieses Gerät anschauen. Ich habe auch noch Neuigkeiten zum Asus iPad Transformer Prime. Wir hatten ja letzte Woche ein bisschen hin und her gehabt zum Thema GPS und WLAN beim Asus iPad Transformer Prime. Und es gibt zum einen eine positive Nachricht vom Hersteller, was das ICS-Update betrifft. Und des Weiteren gibt es ein Statement zu diesem GPS-Problem. Also erstmal die positive Nachricht. Schon am 12. Januar soll ICS weltweit ausgerollt werden auf das iPad Transformer. Zuvor allerdings soll noch eine neue Firmware-Version installiert bzw. ausgeliefert werden, und zwar die Version 8.8.3.3.3, also 8.8.3.3.3. Diese wird benötigt, um das ICS, sage ich mal, funktionsfähig benutzen zu können. Ja, zum GPS-Lokalisierungsproblem hat sich die Firma Asus auch geäußert. Es liegt wohl am Gehäuse, welches Aluminium mit drin hat und wohl das GPS stört. Allerdings schreiben die, dass die GPS-Nutzung in Verbindung mit dem WLAN-Modus durchaus funktionell ist. Also es soll, ja, soll funktionieren, soll laufen, soll gehen. Ja, grundsätzlich ist das mal eher nicht als negativ anzusehen. Es stellt sich ohnehin die Frage, wie Rio und ich ja schon gesagt haben, ob man überhaupt eine GPS-Funktion bei einem solchen Gerät benötigt und vor allen Dingen, wie man die verwendet, weil zu Hause in den vier Wänden oder überall, wo nur WLAN ist. Dann erübrigt sich übrigens auch die Frage, ob das WLAN an oder aus ist, weil wenn ich ohnehin irgendwo WLAN benötige, dann muss es ja auch eingeschaltet sein. Okay, dann kommen wir zu den News. Und ja, die Woche war interessant. Ice Cream Sandwich muss jetzt mit der UI angeboten werden. Das, was wir schon gesagt haben, was wir denken, was tatsächlich passieren wird, ist tatsächlich eingetreten. Zwar nicht in dem ganzen Ausmaß, wie wir das eigentlich gerne hätten, aber immerhin am Anfang ist es schon mal nicht schlecht. Die Hersteller werden jetzt, wenn sie die Google-Applikationen bzw. den Access zum Market haben wollen, müssen die ab sofort die UI anbieten, die Ice Cream Sandwich mitliefert. Das heißt zwar jetzt nicht, dass das komplette Aussehen so sein muss, ja, also leider wird Sense und Touchwissen der Kram trotzdem nicht ganz verschwinden, aber es geht um die Elemente, die in der Software, in verschiedenen Apps also benutzt werden. Weil du meinst zum Beispiel die Kamera-Applikation? Nein, das meine ich nicht. Ich meine jetzt zum Beispiel Schaltflächen und so weiter, die die Programmierer einsprechen, ja, in ihren Apps, dass die halt auf verschiedenen Geräten bisher immer verschieden ausgesehen haben. Zum Beispiel eben, dass ein Programm unter einer Sense-Oberfläche unter Umständen ganz anders ausgesehen hat als unter der originalen Oberfläche oder als unter TouchWiz beispielsweise. Und das ist Google jetzt ein Dorn im Auge und jetzt werden diese Bedienelemente, also diese Grundelemente wie Schaltflächen, Icons und so weiter, das ist jetzt Pflicht, dass die drin sein müssen in jedem System, egal ob mit Sense oder mit TouchWiz, die müssen, wer Ice Cream Sandwich nutzen will und Zugang haben will zu dem Google Market, der muss auch diese UI-Elemente in der Firmware drin haben. Mhm. Das ist natürlich schon nicht schlecht, vielleicht kommt da mal ein findiger Programmierer auf die Idee, einfach die bestehenden Ressourcen, die da schon im Handy quasi sind, zu nutzen, damit er sowas wie so ein Launcher, ja, die gibt's ja zuhauf, aber halt mit den UI-Geschichten, die eben in dem System schon vorhanden sind, zu machen, so dass man jetzt nicht wieder, ja, sagen wir mal, ähnliche Grafiken oder wieder neue Sachen draufladen muss, damit man Ice Cream Sandwich Look and Feel hat, weil das Look and Feel ist quasi dann mit drin im System, ja. Das muss nur rausgekramt werden, sozusagen. Also, ja, grundsätzlich ist es ja auch keine schlechte Idee, da einen klaren Standard zu setzen. Ja. Weil irgendwo muss das ja auch aufhören mit dem, der macht diesen Button, der macht diesen Button, der macht dieses Modul rein, der macht dieses Modul rein. Also grundsätzlich ist die Idee richtig. Die Frage ist, wie wollen die das durchsetzen? Das sind wir wieder beim alten Thema. Na, das haben die schon gesagt, wie sie das durchsetzen. Wer das nicht macht, bekommt keinen Zugriff zum Market. Und eventuell auch keine Google-Applikation. Fertig. Das ist das Einzige, was ja Google in der Hand hat, ja, zu sagen, okay, hier, Google ist, Android ist Open Source, ja, da kann jede Firma machen, was sie will damit. Ja, klar. Aber wer eben Zugang zu den Google-Diensten haben will, der muss bestimmte Auflagen erfüllen, ja. Das zum Beispiel ist ja auch Auflage gewesen früher, es muss GPS mit drin haben, ja, es muss, verschiedene andere Sachen mit drin haben. Es war, glaube ich, früher mal eine Auflage, dass es auch ein Empfangsteil, ein UMTS-Empfangsteil haben muss, ja. Sonst war eben dieses Google-Logo beziehungsweise der Zugang zu Google Mail und so weiter eben nicht gewährt worden. Deswegen hat ja auch Arcos nie die offiziellen Market-Applikationen bekommen, sondern man musste die eben mit Tricks drauf machen, weil die eben den Anforderungen von Google nicht entsprochen haben. Und ja gut, ich meine, viele werden jetzt natürlich Angst haben, weil ich meine, klar, man sagt, es hätte keinen Eingriff auf Sense oder TouchWiz bis auf vielleicht ein paar Kleinigkeiten, aber ich denke doch, dass der Eingriff größer ist, oder was heißt Eingriff, dass der Anpassungsaufwand für die Hersteller wie Samsung und so weiter höher ist, als man jetzt im Moment vermutet. Ich meine, alle sagen, wow, keine Angst, Sense wird bleiben und, aber wenn man sich das so anhört, dann klingt es doch nach Problem, dass das halt eben nicht ganz einfach so bleiben kann. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie weitgreifend zum Beispiel Sense ist, muss da ja schon von Grund auf, sag ich mal, eine Sense-Anpassung stattfinden, die in Richtung Ice Cream Sandwich geht. Gut, es wird natürlich eine gewisse Anpassung erforderlich sein, aber im Prinzip muss nur diese UI-Elemente im System vorhanden sein und die werden mit einer speziellen API ansprechbar sein, so dass die Entwickler einfach eben auf die Standard-Buttons zurückgreifen können. Die Entwickler können aber auch nach wie vor übrigens eben auf die anderen Buttons zugreifen, die zum Beispiel Sense oder TouchWiz bietet. Das bleibt den Entwicklern auch vollkommen überlassen. Ja. Mhm. Aber man geht davon aus, dass eben die Entwickler dann die Standardelemente nutzen werden. Ansonsten wird natürlich der Druck größer auf diese Firmen, die Telefone komplett verändern. Da wird natürlich der Druck größer, weil eben durch die Bekanntheit von einem Ice Cream Sandwich und jetzt auch noch mit diesen Bedienelementen, die dann eben in Programmen auftauchen, dass dann die Leute auch dieses Look and Feel eben auch haben wollen mit der normalen Oberfläche. Und dann wird der Druck sicherlich von den Nutzern kommen, da die sagen, wir wollen Ice Cream Sandwich. Und es soll auch aussehen wie Ice Cream Sandwich und nicht eine HTC Sense. Ja, vielleicht ist es aber auch das Ziel von Google, ja, dass die jetzt schlicht und einfach sagen, ich möchte es so haben, ihr könnt eure Oberflächen basteln, wie ihr wollt, aber es muss die Möglichkeit geben, einen Schalter umzulegen und peng, ich habe es original sehen, sage ich mal, als Ice Cream Sandwich. Genau. Ja, wäre auch wünschenswert, ich habe ja schon gesagt, also ich möchte ja nicht unbedingt jetzt mit aller Gewalt ICS haben, aber ich möchte die Möglichkeit haben und wenn ich die von vornherein nicht kriege, dann muss ich mir auch die Frage stellen, ob HTC für mich noch die richtige Wahl ist. Ich meine, Sense ist zwar ein tolles System, du weißt, es gefällt mir recht gut. Ja. Aber wenn ich mich entscheide, Ice Cream Sandwich original nutzen zu wollen, dann möchte ich auch die Möglichkeit dazu haben. Ja, klar. Also, ein bisschen zu voreilig waren wir übrigens mit dem Value Pack für das Galaxy S und das Galaxy Tab. Oder hatten wir das überhaupt schon erwähnt gehabt? Also, das Value Pack speziell nicht. Also, wir hatten es vom vom Galaxy W hatten wir es gehabt. Ja. Nein, okay. Das ist was anderes. Und zwar ursprünglich war es geplant, so hieß es Anfang der Woche dann, dass Galaxy S und das Galaxy Tab kein Ice Cream Sandwich bekommen wird, weil eben durch die TouchWiz-Oberfläche nicht mehr genug Platz ist für das Ice Cream Sandwich auf diese Geräte zu packen. Ja, ist ein Hohn, genau. Dann sollen sie eben den Dreck runterwerfen, dann geht auch Ice Cream Sandwich drauf. Wie man sehen kann, Nexus S ist ja baugleich mit dem Galaxy S zum größten Teil und da funktioniert es auch. Rio, es ist auch immer wieder interessant, wenn solche Aussagen getroffen werden und zwei Tage später hört man dann, ja, wir haben ein neues Mod. Ja, genau. Also, wo man dann ganz klar sieht, dass es natürlich geht. Also offenbar will hier Samsung aber offiziell nichts machen, denn es wurde ja ein Value Pack von Samsung, ich glaube in Südkorea, versprochen. Ja, um die Benutzer ein bisschen zu trösten, ja, also das heißt, ein Value Pack, das wäre dann vielleicht sowas gewesen wie, ja, man kann dann so ein bisschen das Ice Cream Sandwich Gefühl kriegen, aber es läuft trotzdem weiterhin noch unter Gingerbread, ne, oder vielleicht sogar noch unter Froyo, wie beim Galaxy Tab hier, aber halt so ein bisschen optisch, ja, so dass die Leute nicht ganz so mürrisch sind. Ja, aber auch das wird jetzt dementiert von der Hauptstelle von Samsung, ja, kein Value Pack, geht einfach nicht, wollen es einfach nicht, Samsung möchte eben seine Telefone so haben, wie sie eben verkauft werden. Updates sind da wohl fehl am Platz, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall noch nicht mal Value Pack und das ist sehr, sehr schade. Damit ist das Gerücht, das, wie gesagt, Samsung Südkorea gestreut hat, weg vom Fenster. Und ja, das wird leider dann eine Durchstrecke geben. Deswegen kann man natürlich sagen, ja, jetzt klar, momentan Galaxy S würde ich nicht mehr empfehlen zu kaufen. Definitiv. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so viele an Weihnachten geschenkt bekommen haben. Ne? Nein, die vom Uncast, ja, Spielverderber. Boah. Nein. Ja gut, man darf natürlich auch nicht vergessen, das Galaxy S ist ja auch nicht mehr das allerneueste Modell. Ja. Mhm. Wobei das ja keine Entschuldigung dafür ist, kein ICS drauf zu machen. Ja. Aber ich denke, die meisten Leute, die jetzt ein Samsung bekommen haben oder gekauft haben, werden wahrscheinlich ein S2 bekommen haben. Ja, ich bleibe sowieso ein paar Fragen offen. Was ist zum Beispiel, es gibt sehr viele verschiedene Samsung S-Modelle, ja, Galaxy S-Modelle. Beispielsweise auch das S Plus. Galaxy S Plus gibt es ja auch. Was ist mit dem? Kriegt das das? Das Galaxy Tab Plus, das soll angeblich Ice Cream Sandwich bekommen. Angeblich. Ja. Angeblich. Angeblich, genau. Aber immerhin. Und jetzt bleibt da natürlich einiges offen, was da im Endeffekt dann passiert. Auf jeden Fall ein Samsung Galaxy S und ein Original Galaxy Tab würde ich jetzt erstmal nicht mehr empfehlen, weil also Ice Cream Sandwich sollte schon möglich sein beim Telefon, wo man jetzt kauft. Ja, definitiv. Alles andere würde ich nicht mehr kaufen, wenn die Firmen das nicht schon gesagt haben und wir hatten ja schon Liste veröffentlicht letzte Woche beim Uncast. Dann noch was bringt Google, ein 7 Zoll Tablet als Kindle Fire Konkurrenz. Das war die ein Gerücht in dieser Woche. Ja, das klingt aber nach einem sehr schönen Gerücht. Ja, schon. Es soll eben so eine Konkurrenz sein zum Kindle Fire. Aber jetzt frage ich mich natürlich, wird Google wirklich ein 7 Zoll Tablet rausbringen? Also ich glaube, ein 10.1 Zoll ist dann doch schon eher wahrscheinlich, finde ich. Ja. Bringen die zusätzlich noch ein 7 Zoll raus, um eben den E-Book-Reader-Markt abzugreifen damit? Möglich wäre es, aber ist es wahrscheinlich, dass Google das jetzt macht? Ja, ich halte das sogar für sehr wahrscheinlich, weil durch den Kindle Fire und durch, sag ich mal, die eigene Oberfläche, die Amazon da Amazon da gemacht hat. Mhm. Und natürlich auch das Branding, in Anführungszeichen, das halt eben nur Bücher von Amazon und so weiter. Mhm. Natürlich steht Google da unter Druck, ist doch klar. Mhm. Weil man darf nicht vergessen, Google ist ja auch dabei, die Bereiche Musik etc. auszubauen. Ja, klar. Und ja, beim Kindle Fire ist es so, wenn man Musik MP3 kauft, runterlädt, dann ist es, ja, ich sag mal, mehr oder weniger, ja, nicht gezwungen, aber auf dem Silbertablett über Amazon gemacht. Und natürlich muss Google reagieren. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das ein Gerät kommt. 7 Zoll weiß ich nicht. Ich denke auch eher, dass da, wenn, was Größeres kommt. Ja, das ist dann natürlich die Frage. Also, aber das ist jetzt wieder sowas, da kann man sich natürlich kaputt spekulieren, ja, wieder. Aber das wäre keine Konkurrenz mehr dann zum Kindle Fire. Dass ein Google-Tablet kommt, das wissen wir eigentlich schon. Ja, das wünschen wir uns ja schon lange. Gut, ich meine, das hat Eric Schmidt offenbar gesagt, ja, dass das passiert. Und zwar dieses Jahr. Aber Vor allen Dingen, was auch interessant ist, was für ein Markenname dann dahinter steht. Ob da Motorola dahinter steht oder Samsung. Ja, oder genau, das wird sich zeigen dann. Ja, das ist die Frage. Wer macht hier das Rennen für das Nexus? Also mein Favorit, muss ich ja ganz ehrlich sagen, wäre vielleicht ausnahmsweise mal Acer. Mhm. Weil die Tablets von denen sind nämlich gar nicht so schlecht. Mhm. Gut, ich weiß nicht genau, weil da müssen wir auch mal schauen, wie die das weitermachen. Einige Computerhersteller, also die Klassencomputerhersteller, die jetzt Tablets bieten, haben ja schon gesagt, sie wollen keine weiteren mehr anbieten. Ja. Aber egal, auf jeden Fall, wenn das jetzt ein 10-Zoll-Tablet wäre, das wäre ja dann keine E-Book-Reader-Konkurrenz, weil also 10-Zoll kann man beim besten Willen nicht als E-Book-Reader bezeichnen. Ja, das ist Horror-Reader dann vielleicht, ja. Ja, ja gut, wie gesagt, man weiß es nicht. Vielleicht kommt ja doch ein 7-Zoll, vielleicht wirklich auch so eine Alternative für das Amazon-Gerät, nur dass es halt offen ist. Dass du halt eben keine, sag ich mal, Verpflichtung hast. Ja, gut. Ja, Verpflichtung ist der falsche Ausdruck, aber wenn wir sehen. Ich sag mal, keine vorgefertigten Wege definiert hast. Es sei denn, Google ist schlau und sagt, okay, wenn wir ein eigenes Gerät machen und dann branden wir halt eben alles auf Google, dann hat man eben den Google Music Store und den Google Book Store und ja gut, wobei Google Book Store ist jetzt, ich glaube, noch ein bisschen zu weit hergeholt. Ja, okay, also LG und Google TV hast du da reingeschrieben. Was hat es damit auf sich? Ich traue mir ja kaum zu fragen. Wieso? Also wegen dem Thema Google TV. Ja. Genau. Ja, Google TV, du weißt ja, das ist ja eins von meinen Lieblingsthemen. Mhm. Und also interessant ist, dass LG auf der CES ein 3D-Google-TV-Gerät vorstellt. Mhm. Und ich meine, gut, 3D-Fernsehen kann man jetzt natürlich lange drüber streiten, wer braucht 3D-Fernsehen und wer nicht. Ich habe ja immer gesagt, 3D-Fernsehen kommt für mich nur dann in Frage, wenn ich keine Brille mehr brauche. Mhm. Also rein physiktechnisch gesehen zumindest nur im Moment fast unmöglich. Mhm. Es sei denn, es ist ein kleines Gerät, okay, wo ich direkt davor sitze. Aber beim großen Gerät ist es technisch echt, wäre es ein Wunderwerk, im Moment zumindest. Mhm. Oder hast du schon einen großen gesehen, der es kann? Nee. Ja gut, unter dem Thema Smart TV, also auf Deutsch gesagt ein Fernseher, mit dem ich alles machen kann, und halt eben Google TV, wo wir uns ja absolut wünschen würden, dass wir da ja, dass da Freundschaft entstehen könnte zwischen den Medien in Deutschland bzw. in der EU und halt eben Google TV. Wäre wünschenswert. Im Moment ist es ja nichts anderes als ein Internetfernsehen mit ein bisschen Pay-per-View. Ach komm, dennoch, komm, die Privaten greifen doch sogar schon die Öffentlich-Rechtlichen an, nur weil die Tagesschau im Internet anbieten. Ja, was willst du denn da Friede machen im Internet? Ja gut, da, also muss ich ja ganz ehrlich sagen, habe ich mich total geärgert, weil ich war ein sehr, sehr häufiger Nutzer von der Mediathek, als da noch Sendungen aufgenommen wurden, die teilweise, ich weiß gar nicht, Monate alt waren, konnte man die nachgucken. Ja. Und ich habe das sehr, sehr häufig verwendet, habe jetzt gerade so interessante Sendungen mit sag ich mal, wie dem Yogeshwar oder so, Sendungen immer wieder mal reingeschaut, auch in älteren Geschichten. Ne? Jetzt ist es ja so, wenn du 2 Wochen die Sendung verpasst hast und dann hast Pech gehabt, weil ist nicht mehr da. Ja, das ist wirklich. Und das finde ich schon verdammt ärgerlich, weil was soll ich dazu sagen? Ja. Also, ich habe da, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Seite gefunden, weil es scheinen hier noch mehr, nicht nur LG, jetzt momentan da am Werk zu sein, ja. Marvel, ja, wird was bringen. MediaTek, Samsung, Sony und ja gut, Sony wussten wir ja. Sony war ja schon dabei. Genau. Samsung, ja, die haben ja schon Geräte schon länger auf dem Markt. Samsung macht damit jetzt, ja. Google TV Geräte sollen kommen für 2012. Visio, MediaTek, Marvel. Die alle bringen jetzt Geräte raus bei der CES. Und tja, so langsam aber sicher sieht's aus, als ob tatsächlich der Eric Schmidt doch ein bisschen mehr gewusst hätte als der Rest der Fachpresse, die ja schon fast den ausgelacht haben, als er gesagt hat, in 6 Monaten wird so gut wie jedes Gerät, das neu verkauft wird an TV in den USA, Google TV haben. Und dann haben wir alle schon fast angefangen zu lachen. Ich meine, es ist bis jetzt immer noch unwahrscheinlich, aber man muss sagen, dass jetzt auf einmal so viele Firmen Google TV wieder unterstützen, das ist doch überraschend, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen wird sich auch die Firma Logitech freuen, weil je populärer das Thema wieder wird, werden nämlich auch die schon von Logitech veröffentlichten Geräte wieder interessant. Ja gut, aber ich weiß nicht, ob Logitech sich großartig da noch jetzt... Ja, die waren ziemlich sauer, weil halt eben der Absatz nicht da war, der von Google versprochen wurde. Genau. Aber gut, ich meine, es ist doch bei neuen Geschichten immer dasselbe Spiel. Manchmal dauert es ein bisschen, aber wenn es da ist, dann habe ich es richtig in der Kiste. Also das haben wir ja schon so oft gehabt. Okay. Nein, man braucht nur an die DVD drüber nachzudenken. Am Anfang hieß es ja DVD, wer braucht das? Ja. Und heute ist es absoluter Standard geworden. Ja, gut. Also, ich denke, dass das auf jeden Fall interessant ist. Und jetzt gerade auch das Thema Pay-Per-View wird immer interessanter. Ja. Also ich kenne so viele Leute, die inzwischen über Netzwerke wie zum Beispiel Sony oder halt eben das Xbox-Netzwerk oder was halt alles gibt, sich Filme leihen und angucken. Ja. Das ist halt bequem, ja. Fernbedienung, klick, klick, zack, ich gucke meinen Film und es kostet mich halt, was weiß ich, 3,50 €. ja, ich habe jetzt einfach mal einen Drachen in den Raum gestellt. Und ich denke, dass das auch eher die Zukunft ist, wie das, sag ich mal, aneinandergereihte Fernsehprogramm der Privaten oder der Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. In Zukunft wird es nicht mehr so sein, dass du, sag ich mal, nach Fernsehprogramm guckst, sondern dass du einfach sagst, klick, das will ich sehen, klick, das will ich sehen und fertig. Mhm. Ja. Weil das ist die Zukunft vom Fernsehen und das ist meines Erachtens Google TV. Mhm. Oder einer, der das alles oder die Möglichkeiten miteinander vereint. In den USA ist das genau, was du gesagt hast, ist das Netflix. Genau das machen die bloß, dass die, glaube ich, für $10 oder $12 im Monat kannst du dir unbegrenzt viele Filme angucken, wie du willst. Ja. Alles. So ja, wunderbar, bei uns gibt Netflix, ich habe da auch schon mal was gelesen, aber bei uns geht es ja ähnlich. Also, ja, klar. Ist im Moment auch, sage ich mal, auf dem deutschen Markt absolut undenkbar. Ja, genau, das wird... Noch, wir haben Maxdome, aber, Entschuldigung, das ist viel zu teuer. Aber da kann man jetzt auch drüber streiten. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall viel zu teuer, außerdem steht ein großes Unternehmen hinten dran, welches ich mit Sicherheit nicht mehr unterstütze. Ja, gut, das Unternehmen wäre mir egal. Also das, was angeboten wird, das ist da muss mehr angeboten werden, ja. Ich will die Filme sehen, und zwar Top-Filme und zu einer Flatrate. Und das kriegt man ja nicht. Also du kriegst zwar eine Flatrate, aber dann siehst du irgendwelche Humpel-Bumpel-Filme, Genau. So Super-Stau und so Quatsch. Das können die aber die richtigen behalten. Hammer-Filme musst du dann so oder so extra kaufen. Ja, das können die behalten, das will ich dann nicht. Das ist ein Kram. Eben, das ist also nicht unbedingt... Es gibt, glaube ich, eine komplette Flatrate, aber die ist so teuer, dass uninteressant wird. Ich zahle keine 30, 40 Euro im Monat. 30 Euro würde ich vielleicht noch hinblättern, wenn ich dann alles gucken kann. Ja. Aber also ich meine, ich würde mal dann mal reingucken, ich hätte gelesen, es gibt eine richtige Flatrate. Ja, aber nein, die haben von den Filmen haben die gar nichts. Einfach noch zu wenig. Das ist einfach, naja, egal. Aber so hat es mit der Musik auch mal angefangen. Und jetzt guckt ihr an, wie groß die Bibliotheken sind. Ich meine, das wächst halt nach und nach. Genau. Was auch vielleicht wachsen kann, NFC in Deutschland, der NFC-Chip möglicherweise. Ja. Ich meine, wir haben ja jetzt schon einiges über das Thema NFC gehört. Mhm. Ich sage nur Mastercard in den USA, die mit angefangen haben. Und allerdings, jetzt kommt ein ganz, ganz großer Schritt hier in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar der Einsatz von NFC bei den Sparkassen in Deutschland. Und wenn man überlegt, dass die Sparkasse mit die meisten Kunden hat. Was? Und, so wie ich es hier verstehe, sämtliche Karten umrüsten möchte, das heißt, wenn Karten getauscht werden, die sind ja nur eine gewisse Zeit gültig, dann werden die neuen mit NFC-Chip ausgestattet. Das heißt, es werden dann im ersten Rutsch circa 16 Millionen Karten sein, von insgesamt 45. Und das ist schon ein Riesenwort. Also da wird es sicherlich auch interessant für den einen oder anderen, sag ich mal, Markt, NFC als Zahlungsmittel einzuführen. Ja, und jetzt ist die Frage, werden die Sparkassen bzw. die Banken, gibt ja nicht nur die Sparkassen, sondern eben auch andere Institute, die sicherlich dann nachziehen werden. Aber werden die akzeptieren, dass man mit einem Android-Handy per NFC-Chip bezahlen kann? Das ist die bange Frage. Und das ist die große Frage. Es gibt ja noch eine zweite Frage, die sich hier stellt. Mhm. Ich meine, offenbar ist es hier die NFC-Lösung dafür gedacht, dass man mal schnell beim Dönerladen mal kurz einen Döner kaufen kann und drüber ziehen kann, weil es wird erstmal auf 20 Euro begrenzt sein. 20 Euro, wie süß. Das heißt, für so kleineren Zahlen, ja, obwohl, für kleinere Sachen, ich meine, wie gesagt, ja, ich hole mir mal irgendwo schnell einen Hamburger oder sowas. Aber das ist mal wieder... Für die Sachen, wo man immer noch das Geld noch mit dabei hatte, ist das schon erstmal ein Ersatz, also schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber das ist doch mal wieder typisch, ja. Immer nur halbe Sachen machen, ja. 20 Euro, die Grenze ist viel zu niedrig. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, 2000 Euro, dann hätte ich gesagt, ja gut, da kann man das meiste damit abdecken, das ist alles wunderbar. Das haben die meisten nicht mal in der normalen Abbuchung. Aber das Problem ist ja, dass 20 Euro... Also das Standardlimit bei den Sparkassen ist, glaube ich, 500 Euro. Und dann werden sie wieder heulen, wenn sich das weder bei den Händlern noch bei den Kunden durchsetzt, weil so ein paar Euro in der Tasche, ja, die hat man eben dabei als Bargeld. Ja. Interessanter wird es, wenn so Beträge kommen, die man eben nicht vorhergesehen hat, sagen wir mal 30, 40, 50, 60, 70 Euro, 100 Euro, 200 Euro. Das sind Beträge, die hat man normalerweise nicht immer in der Tasche. Ja. Dann holt man sein Handy raus und bezahlt damit, zack. So sollte das sein. Aber 20 Euro, also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier, was weiß ich, ein kleines Kiosk oder ein Dönerbude hier sich so ein NFC-Terminal hier hinstellt, das ja auch noch Gebühren kostet, ja, damit sich fünf Leute ihren Döner per NFC-Chip bezahlen können. Das wäre vielleicht was für Kaufhäuser, ja, dass eben die Leute statt mit der EC-Karte eben auch mit der NFC-Karte bezahlen können, weil das schneller geht, man zieht es nur drüber und fertig, ja, beziehungsweise dann eben mit dem Handy. Aber die Frage ist ja auch, ob das dann überhaupt mit dem Handy funktioniert, ja, weil es ist ja bös Google, ja. Rio, ich muss dich mal ausbremsen. Ja. Hier geht es nicht um eine getrennte Karte. Die EC-Karte ist gleichzeitig die NFC-Karte. So ja, verstehe ich aber das. Die Funktionsweise sind ja anders. Die EC-Karte musst du durchziehen. Ja, gut, da wird dann, beides noch vorhanden musst sein. Dann, also, ja, musst du halt dann ein NFC-Chip mit drin. Nee, bringt ja nichts. Nein, du verstehst es nicht. Was ich sagen will, ist, mit der EC-Karte, da kannst du ja heute schon zahlen, ja? Zu umständlich, du brauchst einen PIN, du musst unterschreiben eventuell, ja? Und so weiter, alles Mist, ja? Das NFC ist, du gehst hin, wupp, fertig, bezahlt. So, das ist der Vorteil, ja? So, als ob du Bargeld hingibst, da, wupp, schmeißt das Geld hin und nimmst die Sache mit. Und so, wupp, gehst du mit der Karte über so eine Platte, wupp, und fertig, ja? Ja, so jetzt muss man Zeitersparnis, muss man hier ganz klar jetzt nochmal stellen, ja? Ja. Weil du jetzt sagst, okay, bub, drüber, fertig. Warum unterschreiben wir? Oder warum gibt man einen PIN ein? Ach, nee, geht's ja darum, dass keine, sag ich mal, ungewollten Zahlungen stattfinden. Nee, ich hab's ja gewusst. Ja, nix, du hast es ja gewusst. Das muss man vorstellen, jetzt hast du deine Karte da in der Tasche. Ja? Ja. Deine NFC-Karte. Und ich laufe einfach mit dem Gerät vorbei, bip, buch dir Geld ab. So, da musst du erst mal ziemlich weit rangehen. Ja, ist ja kein Thema. Hosentasche, brauchst du nicht mehr das Portemonnaie zu klauen, du brauchst bloß nur ein Gerät kurz so in die Nähe. Fertig. Gut, das würdest du. Deswegen ist es doch wichtig, dass es eine Stufe der Verifizierung gibt. Also ich muss ganz klar sagen, dann brauchen wir keine NFC. Weil das haben wir jetzt, das nennt sich EC-Karte. Ja, und das ist einen großen Unterschied gibt es aber. Das ist nämlich der, dass der Unterschied ist, dass er berührungsfrei ist. Ja, eben. Ich könnte theoretisch mein Portemonnaie einfach hinlegen bei NFC, das geht mit der EC-Karte nicht. Wir können einfach drauflegen an eine bestimmte Stelle, bip, fertig. Ja, aber eine, wie gesagt, irgendeine Verifizierungsmethode brauchst du ja. Wenn du die nicht mehr hast, dann kann ja wirklich jeder, der auch nur in die Nähe von deinem Portemonnaie kommt, ja, einfach irgendwas abbuchen. Was meinst du, was da los wäre? Dann haben wir Taschendiebstahl nicht mehr mit Taschendiebstahl, sondern die Leute rennen nur noch mit Geräte durch die Gegend, wo so bip. So einfach ist es halt aber nicht, weil die eben die Entfernung nur wenige Zentimeter betragen darf. Ja, das ist doch kein Thema, wenn du dein Portemonnaie in der hinteren Tasche drin hast, ja. Und einer braucht ja nur kurz da vorbeizufahren. Das geht ja innerhalb von Sekunden. Ja. Da reicht ja ein Moment in der Straßenbahn. Und wenn, jetzt musst du dir vorstellen, 16 Millionen haben jetzt auf einen Schlag NFC, ja, ohne eine zweite Verifizierung, dann kannst du ja schlicht und einfach durch die Gegend laufen und einfach probieren. Bei jedem Tag buchst du mal 10 Euro ab, wenn du den ganzen Tag unterwegs warst, bist du auch Millionär. Ja. Jetzt Millionär übertrieben, aber bist du auch ziemlich reich. Ja gut, so wird's dann sein, weil NFC funktioniert halt so, ne? So wird's sein, weil NFC. Übrigens, wie gesagt, schon seit, ich glaube, 12 oder 13 Jahren schon in Japan. Und von größeren, da gibt es übrigens sogar kein Limit, ja, da kann man sogar Häuser kaufen mit NFC-Chip, wenn es sein muss. Ja. Mhm. Und von größeren Betrugsfällen ist da jetzt nicht unbedingt. Das ist ja auch eine Frage von mir, ja. Das war jetzt keine eindeutige Feststellung, sondern mich interessiert es einfach nur, ist das möglich? Ja. Wenn ja, wie sieht es hinter der Bezahlung aus? Ja? Wie laufen da die nächsten Schritte? Bei einer Banküberweisung ist es ja so immer etwas schwierig, sein Geld wieder zurückzuholen. Wie ist es mit NFC? Ist es dann so wie bei Lastschrift, dass man im Zweifel auch sein Geld wiederholen kann? Oder so wie bei der Kreditkarte, dass ich da abgesichert bin? Oder versichert bin? Gut, kann da frei, sag ich mal, Betrug ablaufen? Also das kann ich jetzt natürlich nicht beantworten. Frei Betrug ablaufen ist natürlich, wie gesagt, sehr gehemmt. Dadurch, dass eben die Entfernung äußerst gering ist. Ja? Notfalls könntest du dir, wenn du paranoid bist und möchtest verhindern, dass das jetzt jemand machen kann, ja, mit dem Vorbeilaufen von Geräten, empfehle ich dir einfach so eine Visitenkarten, wie sagt man das, so ein Etui aus Metall, ja, mhm. Und dann war's das. Dann, das ist nicht stark genug, diese Rückantwort von dem NFC-Chip, um das Metall zu durchdringen. Ja, kennen wir sogar. Was dann allerdings dann auch wieder voraussetzt, dass man die Karte halt eben doch aus dem Portemonnaie rausnehmen muss. Das ist auch so gedacht. Das ist auch so gedacht. Ich weiß gar nicht, ob es durch das Portemonnaie durchkommt, durch mehrere Karten zum Beispiel, wenn du die jetzt zwischen anderen Karten hast. Das kann ich dir nur mal sagen, ob das funktioniert. Vorgesehen ist es, dass du die Karte rausnimmst und auf eine Metallplatte zum Beispiel kurz tippst, ja, oder halt ganz nah drüber ziehst. Und dann ist es eben gemacht. Da gibt es schöne Videos auch im Internet, wie das auch funktioniert, zum Beispiel an japanischen Bahnhöfen, wo man ja nur reinkommt mit einem gültigen Ticket. Dann ist eine Sperre, dann läuft man quasi hin und hält die Karte über die Sperre, so einen Zentimeter weg, und dann geht die Sperre auf und das Geld wird abgebucht. Ganz einfach ist es. Also auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich finde es auch gut, dass mal zumindest ein Anfang gemacht wird. Ehrlich gesagt, ich habe nicht mal mit gerechnet, dass wir für 20 Euro überhaupt was bekommen. Ich bin da sehr positiv überrascht. Na gut. Es ist ein Anfang, auf jeden Fall. Nee, ich glaube, da muss ich sagen, wenn das so passiert mit den 20 Euro, ich kann mir vorstellen, dass sich das durchsetzbar ist. Dann wird das ad acta gelegt, so wie es auch mit der Geldkarte übrigens war. Es gab ja auch mal was Ähnliches mit der Geldkarte. Gut, da hat man die Karte auch ein bisschen reinstecken. Die konnte man aufladen. Ja, ja, das kannte ich. Ich hatte auch ein paar Euro mal drauf. Das ging an Fahrkartenautomaten beispielsweise. Ja. Aber das Problem ist, dass es niemand gemacht hat. Ja weil du keine Zeit und keinen Bock hast zum Aufladen. Ja, und weil eben die Geschäfte auch wieder Gebühren zahlen mussten für Kleinstbeträge. Dann sollen die Leute halt lieber mit Bargeld zahlen. Und wenn die jetzt das wieder NFC zum Kleingeld-Zahlungsmittel degradieren, dann wird es genauso untergehen wie die Geldkarte. Keine Sau wird sich das Ding reinstellen ins Geschäft, muss Gebühren dafür zahlen, damit einer für einen 50 Cent Lutscher kaufen kann. Ja. Sorry, ich kann das absolut verstehen, wenn die Händler dann keinen Bock haben. Ja. Die wollen dann auch Geschäfte damit machen. Ja. Und das geht nur, wenn das Limit deutlich höher ist, sollen es doch den Kunden überlassen, ob die jetzt 20 Euro damit bezahlen wollen oder ein Haus damit kaufen wollen. Ja. Sollen es doch den Kunden überlassen, dann hat der Kunde die Verantwortung. Für Verantwortung würde ich mir noch zugestehen. Aber okay, gut, was soll's, dann... Schwieriges Thema auf jeden Fall, aber ein Thema mit viel Zündstoff. Sicherlich nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben, aber viel interessanter wird sein, ob das mit Android-Handys dann überhaupt von den Sparkassen erlaubt wird. Bin mal gespannt, was die dazu dann sagen. Die Frage wird bestimmt bald gestellt werden. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit den News und ab zu den Apps der Woche, oder? Ja, ab zu den Apps der Woche. Okay, los geht's. Okay, wir kommen nun zu den Apps der Woche. Ich habe für euch ein kleines Schmankerl für die absoluten Fitness-Freaks. Und zwar geht es um das Programm oder um die App Workout Trainer. Ja, Workout Trainer ist ein kleines Workout-Programm, mit dem man sich mehr oder weniger die einzelnen Workouts zusammenstellen kann. Man kriegt ein Bild gezeigt, was man machen soll, eine Beschreibung, was man genau tun soll und eine Zeitleiste, die einem vorgibt, wie man die Übung macht und vor allen Dingen, wie oft man sie wiederholt. Also man kann ein richtiges Trainingsprogramm aufstellen. Man hat eine riesige Auswahl an einzelnen, sage ich mal, Übungen. Und ich mache jetzt hier mal, zeige es euch hier mal anhand des Bildes. Man sieht hier die einzelnen Workout, sage ich mal, Zeiten, die geplant sind und die Schwierigkeitsstufe, weil man sollte natürlich jetzt nicht, wenn man absolut unfit ist, da gleich sich 2 Stunden Programm zusammenklicken und loslegen. Das haut nicht hin, das kann man abhaken. Aber wie man sieht hier zum Beispiel der Trizeps Dips oder Trizeps Trainer, schön mit Erklärung unten dabei, was man genau tun muss, und los geht's. Ja, das Ganze hat auch noch eine kleine Social Network Komponente. Man kann hier Freunde hinzufügen, kann, sag ich mal, Erfahrungen austauschen, kann Workouts austauschen. Und ja, für die Leute, die halt auch gern mit, sag ich mal, groß angeben wollen, ich habe heute 4,5 Stunden trainiert, ist das natürlich das Optimum. Ganz nett gemacht, halt keine großen Videos oder so, aber halt eben eine schöne Idee, sag ich mal, sich ein Workout zu gestalten. So, jetzt Rio, zu dir. Meine App der Woche, Shoot the Apple, nennt sich die. Und auch wenn der Name vielleicht ein bisschen komisch sich anhört und jetzt schon das Schlimmste vielleicht erhofft oder erwartet, ist nicht so. Es sind also Aliens, die man auf Äpfel schießen muss, oder beziehungsweise die müssen die Äpfel berühren. Und ihr seht hier schon jede Menge Level, die es in dem Spiel gibt, und das ist nur ein kleiner Bruchteil von denen. Je weiter man von der Kanone her weg auf dem Bildschirm tippt, desto fester wird geschossen. Also wenn ich zum Beispiel hier hin tippe, dann schießt er geradezu drauf, und tatsächlich den Apfel habe ich getroffen. Und dann geht's also weiter in die nächste Runde. Und da muss man auch hier Winkel berücksichtigen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier schieße, dann, ja gut, er fällt hier noch drauf. Ja, also man sieht, man muss den Apfel nur ganz leicht berühren. Ja. Das wird dann immer schwerer und schwerer. Und ja, wenn man also weiter weg drückt, dann wird er auch weiter geschossen. Und wenn ich also hier nur ganz leicht drücke, ja, dann wird er hier nur ganz leicht rausgefriemelt. Wenn ich aber stattdessen etwas fester schieße, ja, dann wird es auch richtig. Upsa. Dann wird es auch richtig fest. So. Und dann kann man den hier. Upsa. Reinmachen. Nein. So vielleicht. Das ist also so ein Zwischenspiel, ja, von Stärke und Winkel, den man da natürlich dann mit zusammen ja, im Kopf dann eben berechnen muss, ja, und um dann eben drauf zu kommen. Und je weiter man in den Levels vorgeht, desto schwieriger, klar, wie könnte es auch anders drauf sein, wird es dann natürlich auch. Hier muss man dann halt überlegen, wie macht man das, und auch nicht zu fest, so, damit er hier nicht da drüber geht, gerade so, dass er runterputzelt, und dann trifft man wieder einen Apfel. Da kommen also ganz, ganz verrückte Sachen, und einige davon muss man halt wie hier zum Beispiel auch dann sehr, sehr fest schießen. Bei einigen darf man überhaupt nicht fest schießen. Und und es macht schon ziemlich Spaß, ja, muss man sagen. Weil man sich halt bei jedem Level wieder was Neues ausdenken muss. Bei einigen muss man sich auch beeilen, wie zum Beispiel hier. Weil der fällt da runter, und da muss man den berühren, bevor er eben runterfällt, weil er aus dem Bildschirm rausgeht, ist natürlich die Runde zu Ende, klar. Man kann auch, das braucht man später, zum Beispiel mehrere Außerirdische aufeinander draufschießen, und die verhalten dann, wie zum Beispiel eben hier, die verhalten sich dann eben physikalisch korrekt, wenn die sich berühren. Nicht auch die Animation von diesen Aliens, die man da rausfeuert. Finde es ganz lustig. Die Anfangslevel hier in dem ersten Bereich sind eigentlich noch ziemlich locker. Also nicht wirklich schwierig. Hoppla. Aber man kann schon erahnen, wie schnell das gehen kann mit der Schwierigkeit. Ja, und ich kann ja mal hier das letzte Level aus dieser einen Welt zeigen. Da muss man also schon ganz genau zielen und vor allem gucken, dass man den auch eben trifft. Wenn man zu schnell durchschießt, kommt man zwar durch, aber der muss ja dahin fallen. Also am besten irgendwie was treffen von diesen Dingern. Das ist, wie gesagt, nicht ganz einfach. Muss man auf den rechten Moment warten. Fast jetzt geklappt. Also ihr seht, das ist schon mal gar nicht so einfach. Man hat anscheinend unbegrenzt viel Außerirdisch, nur das bringt einen dann natürlich für die Punktebilanz nicht viel, wenn man hier ja Dutzende da reinfeuert. Ja, das wird einem jedes Mal abgezogen. Ne? Da oben steht dann, wie viel Außerirdische man schon verbraten hat. Also 21 jetzt in dem Fall, das ist schon jenseits von Gut und Böse. Da ist die Invasion also vorprogrammiert von den Außerirdischen auf der Erde. Uiuiui. Gut, also da muss ich vielleicht doch noch eine andere Folge gehen. Also, jetzt hat es geklappt. Also rein Glückssache. Klar, da gibt es natürlich nur einen Stern, also man hat es eben gerade so geschafft. Das ist klar. Ja, und dann kann man hier mit den Coins, die man sich erarbeitet hat, ja, kann man dann eben Welten freischalten. Ja, das kann ich dann machen. Hier zum Beispiel 800 required. Gut, die haben wir. So, und jetzt ist eben die zweite Welt frei. Und, da muss ich jetzt auch mal gucken. Die 26, alle anderen sind noch geschlossen. Ah, Mist. Verpasst. Okay, anderes Kanonendesign hier. So, zack. Und dann geht's weiter. Wenn man Level nicht zur Zufriedenheit vollendet hat, kann man auch nochmal neu starten. Und dann eben das besser abschließen. Eben jetzt mit den 3 Sternchen. Genau. Ja, Wasser, unter Wasser, klar, wird das Ganze dann verlangsamt, aber auch das ist in den Anfangslevels kein Problem. Also, das Ganze ist erhältlich im Market kostenlos, ja, und der Name lustig, aber hat jetzt nicht die Bewandtnis, wo man sich vielleicht vorstellen könnte. Sehr, sehr schönes Spiel. Suchtfaktor ist auf jeden Fall vorhanden, wenn man auf diese Art der Spiele steht. Ja. Und das war's dann von mir für die App der Woche. Und ja, weiter geht's. Das war's bei Uncast und ich hoffe, es waren wieder ein paar Themen dabei, die euch gefallen haben. Und wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr Kommentare habt oder Kritik anbringen wollt oder auch Lob, ja, wie auch immer, könnt ihr uns erreichen über Google Plus Uncast, einfach Plus Uncast oben da super eingeben und schon habt ihr uns gefunden. Twitter at AndroidCast und ihr könnt uns erreichen per Mail uncast@netcast.com und die Seite mit den ganzen Links und Informationen zu senden findet ihr auf uncast.netcast.com. immer auf die Mehrzahl achten. Jetzt ist aber genug für heute und bis dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, ich hoffe, die erste, sage ich mal, vorproduzierte Version gefällt euch. Feedbacks wisst ihr ja auf die oder über die bekannten Wege. World.